Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Erstausgabe. Man braucht kein Buch zu lesen, um Kinder zu machen oder jemanden umzubringen. Andererseits gibt es auch Mörder, die eine Menge Bücher gelesen haben. Offenbar spielte also das Buch keine wesentliche Rolle, wenn es um Verbrechen ging. Es gab da allerdings auch einige Ausnahmen. Frau Notter war so eine Ausnahme. Sie stand in meinem Büro und trauerte einem alten Buch nach. Einmalig, sage ich Ihnen. Einmalig. Eine richtige Erstausgabe. Sagt Ihnen Poe etwas? Ja, ja. Und der Rabe krächzt Nevermore. Soll das eine Bildungsveranstaltung werden? Jemand hat meinen Poe gestohlen. Sie lebt denn mit dem Skelett von Poe zusammen? War das nicht etwas unbequem im Bett? Ich spreche von einem Buch. Tales of the Grotesque and the Arabesque. 1840 erschienen. Mein Exemplar war handsigniert. Stellen Sie sich das vor. Ich versuche es. Und ich soll Ihnen das Buch wieder besorgen. Ja. Und ich bin sicher, dass dieser alte Lamprecht dahinter steckt. Wer ist Lamprecht? Ein pensionierter Bibliothekar. Ich habe den Fehler gemacht, ihm bei einem Geplauder auf der Straße von dem Buch zu erzählen. Seither hat er mich dreimal gefragt, ob ich es verkaufen würde. Aber ich verkaufe doch nicht eine solche Wertanlage. Sie glauben also, dass dieser Lamprecht in Ihr Haus eingedrungen ist und das Buch gestohlen hat? Und ob er das tat. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit der Polizei. Mein Schwager ist Polizist. Und Leute wie meinen Schwager lasse ich grundsätzlich nicht in mein Haus. Sie bestand darauf, dass alle Polizisten mindestens so schlimm waren wie ihr Schwager. Ich erhielt die Adresse des Bibliothekars und einen hübschen Vorschuss. Ich genehmigte mir ein sündhaft teures Mittagessen und besuchte danach Herrn Lamprecht. Hier sehen Sie einige meiner Schätze. Eine Erstausgabe von Thomas Manns Buddenbrooks, selbstverständlich signiert. Und hier ein Dylan Thomas. Sehen Sie diese Seite hier. Notizen des Autors mit Datum. Das war 2 Jahre, bevor er sich endgültig zu Tode gesoffen hat. Und Edgar Allan Poe? Kann ich leider nicht damit dienen. Unter uns ziemlich überschätzter Autor. Amerikaner. Die glauben, sie könnten das kulturelle Erbe des Abendlandes plündern und sich dann als gerne groß aufplustern. Aber was ist das schon für eine Kultur, in der noch immer Menschen hingerichtet werden? Unwürdig ist das. Wie viel Wert hat denn so eine Erstausgabe von Poe? Das kann man nicht in genauen Zahlen ausdrücken. Es gibt Sammler, die riesige Summen bezahlen, aber auch Literaturarchive, Museen. Kennen Sie Frau Notter? Klar. Diese immer leicht überkandidelte Frau mit der hellblonden Strähne? Genau, sie besitzt eine Erstausgabe von Poe. Soviel ich gehört habe, wurde ihr das Buch gestohlen. Genau. Ich hoffe, es ist jetzt in würdigeren Händen. Es gibt zwar durchaus Dinge, die ich Frau Notter anvertrauen würde, aber nicht ein solch wertvolles Buch. Diese Frau ist unwürdig für dieses kulturelle Gut. Er hielt mir noch einen Vortrag über die verschiedenen Klassen der Würdigkeit und der Unwürdigkeit. Am Ende des Vortrags wusste ich, dass außer Herrn Lamprecht höchstens noch der liebe Gott würdig war, allerdings auch der nur mit Einschränkungen. Ich suchte mir im Telefonbuch die Adresse eines Mannes heraus, der sich in Erstausgaben auskennen musste. Schnell! Einen Arzt! Was ist denn los? Ist etwa jemand von einem Brecht erschlagen worden? Der Professor! Ich glaube, er ist tot. Ei, der Daus! Nun tun Sie doch etwas! Du meine Güte, sehen Sie das Blut! Entsetzlich! Was ist hier los? Nach so viel Kultur musste ja irgendwann der gleichnamige Schock noch kommen. Reden Sie keinen Unfug, Maloney! Was ist los? Der Professor ist tot. Da ist ja ein Messer. Maloney! Tut mir leid, aber mein Brotmesser nehme ich nur mit, wenn ich alleine zu einer Dame unterwegs bin. Und der Professor ist keine Dame. Oder etwa nicht? Jesus! Wer sind eigentlich Sie? Magdalena von Lohenstein-Breitschneider. Danke, das reicht. Der arme Professor kriegte von dem Ganzen zum Glück nichts mehr mit. Es gab zwar vorläufig noch keinen Grund anzunehmen, dass zwischen der Erstausgabe von Poe und dem Mord an dem Literaturprofessor ein Zusammenhang bestand. Doch Zusammenhänge ergeben sich meistens, denn, wie sagte doch schon Fontane, das ist ein weites Feld, und wo sich die Felder weiten, sind die Zusammenhänge nicht weit oder ähnlich. Und Sie waren Zeuge des Mordes, Maloney? Nein, nein, ich wollte mich nur ein wenig umsehen. Ich war Zeugin. Wer sind Sie? Magdalena von Lohenstein-Breitschneider. Wie viel haben Sie für diesen Namen bezahlt? Wollen Sie damit andeuten, dass Namen genauso käuflich sind wie Polizisten? Ich muss doch sehr bitten. Mein Name war teurer. Nachdem dies geklärt ist, die entscheidende Frage: Wie sah der Mörder aus? Also gesehen habe ich ihn nicht. Sie sagten doch, dass Sie Zeugen sind. Lassen Sie mich das machen, Maloney. Sie sagten uns doch vorhin, dass Sie Zeugin sind. Also darauf möchte ich mich jetzt nicht festlegen lassen. So wahr ich Magdalena von Lohenstein-Breitschneider heiße. Die Dame schien tatsächlich einen mittleren Namenskomplex zu haben. Ich erfuhr schließlich noch, dass dem Professor eine teure Erstausgabe von Edgar Allan Poe abhanden gekommen war. Jetzt gab es nichts mehr aus dem Weg zu räumen. Ich war mittendrin in einem Mordfall. Es war an der Zeit, mit meiner Klientin Kontakt aufzunehmen. Ich ließ sie in mein Büro kommen. Mord? Geht das nicht etwas zu weit? Sie glauben immer noch, dass Herr Lamprecht etwas damit zu tun hat? Er hat mir wörtlich gesagt, dass er für eine Erstausgabe von Dylan Thomas über Leichen gehen würde. Thomas ist nicht Poe und nicht alles, was Intellektuelle vor sich hin brabbeln, muss man so wörtlich nehmen. Mir ist etwas eingefallen. Ich erhielt vor etwa einem Monat einen seltsamen Anruf. Weiter so. Seltsame Anrufe sind immer gut. Ein Mann wollte wissen, wie viel ich für den Poe haben möchte. Ich sagte ihm, er sei unverkäuflich. Darauf sagte er: Und was wäre, wenn er beweisen könnte, dass er der rechtmäßige Eigentümer des Buches ist? Und? Hat er den Beweis antreten können? Nein. Er hängte auf und ich habe nie mehr etwas von ihm gehört. Wie viele Personen wissen, dass sie dieses Buch besitzen? Eine ganze Menge. Das hilft uns nicht weiter. Da hatte sie auch wieder recht. Dennoch versuchte ich herauszufinden, wem das Buch ursprünglich gehört hatte. Frau Notter wusste es nicht. Sie hatte es angeblich von einem Verehrer geschenkt erhalten. Ich besuchte Lamprecht, der gerade ehrfürchtig in seinem Dylan Thomas blätterte. Ich sagte Ihnen doch schon, dass diese Frau Notter unwürdig ist. Ich kenne die Geschichte all meiner Bücher genau, bis ins Detail. Und die Geschichte des Poe-Buches? Ich schreibe Ihnen eine Adresse auf. Das Buch gehörte einem Mann. Und dieser Mann... Unwürdig. Unwürdig. Er vollendete sein Urteil mit einer Schweigeminute und gab mir danach die Adresse des Mannes. Er wohnte in einer frisch renovierten Altbauwohnung. Alles roch nach Farbe. Auch der junge Mann roch danach. Ja, ich habe das Buch von meiner Großtante geerbt. Und soviel ich weiß, hat diese es seit Ewigkeiten besessen. Und weshalb haben Sie es verkauft? Ich lese keine Bücher. Schon gar keine alten. Und mit Fremdsprachigen kann ich erst recht nichts anfangen. Kennen Sie Herrn Lamprecht? Und ob. Dieser Kerl hat mich am Telefon angeflucht, weil ich das Buch nicht ihm verkauft habe. Er sagte mir, ich sei es nicht würdig oder sonst so etwas. Der spinnt, wenn Sie mich fragen. Wo auch immer ich hingelangte, überall traf ich wieder auf Herrn Lamprecht. Vielleicht war es an der Zeit, seine Bibliothek nach verborgenen Schätzen zu durchforsten. Ich war allerdings viel zu müde und hätte mich am liebsten zwischen zwei große Buchdeckel verkrochen, auf denen der Titel »The Big Sleep« stand. Doch der große Dauerschläfer hatte etwas dagegen einzuwenden. Ich habe mir ein Lexikon gekauft, Maloney. Tolle Sache, aber unvollständig. Mein Name fehlt noch. Aber unter Poe habe ich etwas gefunden. Dieser Schriftsteller war ja richtig berühmt. Obwohl meine Frau sagt, dass der alles so gruselige Geschichten geschrieben hat. Die einen stehen auf gruselige Geschichten und die anderen auf gruselige Ehemänner. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns näher mit diesem Poe beschäftigen. Denn offenbar hat Poe etwas mit den Morden zu tun. Sagten Sie Morde? Ja, ein Herr Lamprecht wurde vor wenigen Minuten ermordet aufgefunden. Und wissen Sie, was er in den Staub seiner Bibliothek schrieb, bevor er starb? Unwürdig? Wie bitte? Ah, nichts. Poe. Er schrieb ganz eindeutig Poe. Verstehen Sie das, Maloney? Es war schon faszinierend. Offenbar hatte ich es tatsächlich mit einem literarischen Rätsel zu tun. Doch was wollte uns Lamprecht mit Poe sagen? Ich ging in eine Buchhandlung und kaufte mir eine Biografie über Poe. Das war immerhin ein Anhaltspunkt. Das Haus von Lamprecht war nur noch von Schriftstellern und Erstausgaben bewohnt. Und das war nicht sonderlich angenehm. Der Polizist war zwar so nett und zeigte mir die Stelle, von wo aus Lamprecht die Reise zu Dylan Thomas und Edgar Allan Poe angetreten hatte. Glatter Durchschuss. Der Täter stand ihm genau gegenüber. Das heißt tatsächlich Poe. Was zum Teufel wollte er uns damit sagen? Ziemlich klar. Der Name des Mörders. Unsinn. Ich vermute, dass Lamprecht Frau Notter tatsächlich die Poe-Erstausgabe gestohlen hatte. Wer zum Teufel ist Frau Notter? Das erkläre ich Ihnen später. Und Lamprechts Mörder wusste das und wollte auch das Buch haben. Deshalb der Name Poe. Es geht um die Bücher. Aber das ist doch kein Motiv. Diese Bücher kann man doch kaufen oder sie meinetwegen stehlen. Dafür muss man doch niemanden umbringen. Es sei denn, der Täter hätte eine Stinkwut auf die Leute. Und weshalb sollte er die haben? Es gibt übrigens eine Zeugin. Sie hat den Mörder gesehen. Und das sagen Sie erst jetzt? Wo ist die Frau? Auf dem Präsidium. Wir zeigen ihr dort unsere Kataloge. Er fuhr uns hin. Die Kataloge der Polizei sind auch nicht viel schlimmer als die Casting-Kataloge der Filmfirmen. Offenbar sah der durchschnittliche Verbrecher nicht viel anders aus als der durchschnittliche Schauspieler. Ich blätterte in der Poe-Biografie, während sich die Zeugin die Fotos der Verbrecherkartei ansah. Nein. Nein, nein, er trug einen Schnauz. Stellen Sie sich ihn mal ohne Schnauz vor. Vielleicht trug er früher keinen. Ach, ich weiß nicht, vor lauter Gesichter sehe ich gar nichts mehr. Ich muss eine Pause machen. Na, meinetwegen. Soll ich Ihnen einen Kaffee holen? Danke. Mit Milch und Zucker. Schwarz! Sie können sich Ihren Kaffee selber holen, Maloney. Das ist der Mann. Wer? Das ist der Mörder, hundertprozentig. Zeigen Sie mal her, Maloney. Woher haben Sie das Buch? Aber das ist doch die Biografie über Edgar Allan Poe. Und das da ist ein Foto von Poe. Egal, wer immer das auch ist, er hat Herrn Lamprecht erschossen. Ich sah ganz genau, wie er mit dem Buch unter dem Arm aus dem Haus rannte. Der Polizist kratzte sich an den Bartstoppeln und ich atmete tief ein. Die Zeugin wollte uns tatsächlich weismachen, dass Poe aus seiner Gruft in Baltimore auferstanden war und in unserer Stadt Leute umbrachte, die seine Erstausgaben besaßen. Das war ein starkes Stück. Ich ging in mein Büro, dort erwartete mich meine Klientin. Aber das ist doch Unfug. Sie glauben doch nicht etwa an diesen Hokuspokus. Nein. Aber es hat etwas mit der Lösung des Falles zu tun. Ich gebe deshalb eine Annonce auf. Verstehe. Ich übernehme die Kosten. Sehr schön. Ich möchte, dass die Anzeige täglich geschaltet wird. Erstausgabe von Edgar Allan Poe gegen Höchstangebot. Das genügt. Wenn er wirklich so scharf auf die Dinge ist, wird er sich das nicht entgehen lassen. Es vergingen 2 Tage und dann nochmals 3, ohne dass ich etwas tat. Ich war schon drauf und dran, das Schild vor meinem Büro wieder anzumachen, das ich vorsichtshalber entfernt hatte. Dann erhielt ich einen Anruf. Und wenig später stand er in meinem Büro. Ich war fasziniert. Der Kerl sah tatsächlich aus wie der leibhaftige Edgar Allan. Verblüffend, nicht? Alle finden es verblüffend. Aber niemand glaubt mir. Was? Dass Sie auferstanden sind? Quatsch. wurde als Stefan Bohnenblus geboren. Da bin ich aber beruhigt. Kennen Sie die Psychologin Mildred Kunz? Ich hatte noch nicht das Vergnügen. Sie macht Reinkarnationstherapien. Und wissen Sie, was ich bei dieser Therapie entdeckt habe? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ich habe schon einmal gelebt. Ich war Edgar Allan Poe. Ich machte mich auf alles gefasst. Typen wie diese sind unberechenbar. Er lächelte milde und versuchte, jenen etwas wirren Gesichtsausdruck nachzuahmen, der auf vielen Poe-Fotos zu entdecken war. Das Bild eines Mannes, der immer tiefer in den Spiegel sah, bis er ganz darin verschwand. Sie verstehen sicherlich, dass ich einen Anspruch auf meine Erstausgaben habe. Ich erwarte deshalb, dass Sie mir das Buch überlassen. Wissen Sie was? Sie können mich mal. Zuerst sagen Sie mir das Gedicht »The Raven« im Original auf, und zwar fehlerfrei. Verstanden? Das kann ich nicht. Dachte ich's mir doch. Sie sind nicht die Erstausgabe von Poe, Sie sind bloß ein billiger Reprint. Das lasse ich mir nicht bieten. Schon einmal hat ein Mann gesagt, dass ich unwürdig sei. Unwürdig! Lass ich nicht lache. Waffe weg und Hände hoch! Sie sind verhaftet. Toll! Wie konnten Sie es nur so lange im Schrank aushalten? Ich habe mich mit der Maus unterhalten. Sie beschwert sich darüber, dass Sie nachts schnarchen, Maloney. Und ich werde mich beim Penclub beschweren. Seine Beschwerde hatte keinen Erfolg. Er erhielt eine weitere Therapie, die ihn ganz woanders hinführte als in ein früheres Leben. Frau Notta erhielt ihre Erstausgabe wieder und sie hielt mich für würdig, das gemeinsam mit ihr zu feiern. Wir tranken auf den alten Poe und amüsierten uns prächtig.